Ja, hallo und an der Stelle auch noch von Florian, der auch beim Magazin dabei ist. Und außerdem begrüße ich jetzt am Telefon den Sokrates. Hallo. Hallo. Und zwar ist er mutmaßlich in Berlin und da involviert in eine Aktion vom vergangenen Wochenende oder vielleicht auch noch nicht vergangene Aktion. Über den Stand werden wir gleich informiert werden. Bambiland heißt das Ding. Was ist Bambiland? Hat es was zu tun mit Elfriede Jelinek? Völlig richtig. Letzten Samstag, am 6.6., wurde in der Riga 22 eine Brache besetzt und das wurde Bambiland genannt. Mit Elfriede Jelinek hat das insofern zu tun, als sie also Bambiland mal erfunden hat sozusagen. Sie hat einen Text geschrieben, der eben den Embedded Journalism kritisiert, damals zum Irakkrieg. Und insbesondere ist interessant bei dem Text, dass die Beobachterinnen, also die Menschen an den Fernsehern, einbezogen werden in das Stück, in dem eben die Beobachterinnen auch beobachtet werden. Und das fanden wir als so als Konzept ganz interessant und haben uns dazu eben so Gedanken gemacht. Aha. Wie hat das seinen Niederschlag gefunden in der Besetzung dieser Brache? Wer hat da am Wochenende wen beobachtet? Ja, alle möglichen Leute haben unterschiedliche Menschen beobachtet. Also ich habe die Besetzung beobachtet und dokumentiert. Andere waren auf dieser Brache. Ich hoffe unbezahlt. Bitte? Ich hoffe unbezahlt. Wie unbezahlt? Die Dokumentation und Beobachtung, weil es werden ja sicherlich auch bezahlte Beobachter am Start gewesen sein. Ja, also nicht für Geld tue ich gar nichts, da bin ich ganz streng auch zu mir selber. Sehr gut. Also und was dokumentiert wird, ist auch alles Creative Commons und so, also das ist für mich eine Selbstverständlichkeit zumindest. Für uns auch. Die Idee war eben, das Ganze performativ umzusetzen. Eben, es wurden auch einige Texte verlesen. Das ist auch ganz gut dokumentiert auf bambiland.blogsport.de. Da findet man auch das Konzept dazu, die Texte, die verlesen worden sind. Es gab 5 Akte. Erster Akt war dann natürlich die Besetzung, ganz still und heimlich erstmal. Damit ging es dann so los um 11 Uhr. Und nach kamen halt mehr Menschen an die Beobachterin, also an die Menschen außerhalb des Grundstücks in dem Moment, hat man sich dann erst gewandt, so 14.30 Uhr, als dann eben die Presseerklärungen rausgingen und auch eben entsprechend ganz viele Transparente aufgehangen worden sind. Ich glaube, es sind auf der Homepage 14 Transparente dokumentiert, nicht nur zu Bambiland, sondern auch beispielsweise Solidarität mit Erfurt. Und ja, also wäre es gelungen, noch länger dort zu bleiben, dann wären auch noch mehr Transpis aufgehängt worden. Also das war schon eigentlich ganz schön, bis dann eben die Polizei kam. Das klang jetzt bisher ganz schön, ja. Das nimmt ein bisschen die nächste Frage vorweg. Wie und warum endet denn das? Naja, also es wurde erst so ein paar Zelte und alles aufgebaut, Foki und so, und gegen, also 14.30 Uhr. Eine Stunde später so war dann ein Streifenwagen zunächst vor der Tür, 2 zivile Beamte der PMS und sie waren in der Riga-Straße und übersetzt mal kurz PMS noch für unsere Hörerinnen. Politisch motivierte Straßengewalt. Das ist so LKA Sondereinheit hier so in Berlin. Hm. Aber naja gut, jeder, der 10-mal auf einer Demo war, kennt die eigentlich. Also da gibt es natürlich verschiedene Leute, aber die sind schon eigentlich auch recht auffällig. So, wenn man da mit der Zeit entwickelt man da auch einen Blick für. Und auf der gegenüberliegenden Seite, Libystraße, da wurde halt alles fotografiert. So, also die haben dann schon mal geguckt, wie viele Leute sind da, vermutlich auch ausgekundschaftet, sind vielleicht irgendwo um die Ecke noch Leute und was passiert da. Und dann hat es nochmal ein bisschen gedauert, so 16.30 Uhr rund kam dann die ersten Polizisten ans Tor, kamen dann auch aufs Feld, zunächst 4 Leute und haben dann nochmal, standen dann erstmal da, es war ja auch alle von unserer Seite so alles völlig friedlich und nochmal eine Stunde später kamen dann ganz viele, also da kam dann da war eine Hundertschaft im Einsatz, die 22. hier in Berlin, die sind bekannt für ihre teilweise Demo-Einsätze. Bis zu uns hin, ja. Bis nach Dresden. Werden oft auch eben als Prügelbullen bezeichnet so. Aber gut, es war noch heller Tag. Es war auch ein bisschen Presse vor Ort. Insofern ist da jetzt nicht irgendwie größer was passiert. Die Leute wurden halt einzeln dann häppchenweise vom Feld geführt. So. Mit Räumungsankündigung und Pipapo und bewusster Entscheidung, nee, wir gehen hier nicht weg, tragt uns weg, oder wie ist das abgelaufen? Nee, man ist dann doch freiwillig runter, was freiwillig halt, es hätte ja nichts gebracht, die hätten natürlich auch getragen, das hätte nur Schmerzen bereitet letztendlich. Die haben halt unten die Liebigstraße gesperrt, so, also sie war komplett besperrt, auch Presse wurde nicht mehr durchgelassen. Man hat halt gesagt, so, das hier ist jetzt, hier findet eine Polizeiaktion statt und da das dann stört, haben unten das Tor ausgeflext. Also das Grundstück hatte auf der einen Seite, gab es halt so einen Metallzaun, der wurde halt geöffnet, der war vorher ein bisschen verschweißt, so mit ein paar Punkten. Und oben an der Riegerstraße stand sowieso das Tor offen. Also die ersten Menschen wohl, die auf dem Feld waren, die haben wohl auch ein Schild aufgestellt von wegen Tag der offenen Tür. Und ja, alle anderen, die jetzt auf dem Feld waren, waren natürlich da auch eingeladen. So, also Hausfriedensbruch, ja, man wird sehen, was die Polizei draus macht. Das liegt ja nicht in unserem Ermessen so, beziehungsweise dann eben der ermittelnde Staatsanwalt. Und es wird wahrscheinlich noch dauern, bis man da genaueres weiß. Das wurden 40 Leute halt erstmal runtergeholt vom Platz. Es soll wohl jetzt ermittelt werden wegen Hausfriedensbruch. Angeblich hätte der Besitzer Anzeige erstattet. Also wir glauben das erstmal nicht. Ach so, ich wusste gar nicht, dass man Hausfrieden brechen kann ohne Haus, oder? Gab es da ein Haus? Geht schon, ne? Ein Haus gab es da keins. Das geht aber trotzdem theoretisch. Und aber es ist halt so eine Sache. Also wenn die Tür offen steht, wenn die Nachbarschaft sowieso das Gelände benutzt, beispielsweise um Hund Gassi zu führen oder einfach mal ein bisschen in der Sonne zu sitzen, weil das sind ja überall Häuser und das ist jetzt im Sommer richtig ein großer Platz. Ein toller, wilder Garten, kann man eigentlich sagen. Also da kann man echt schön chillen. Insofern, also ein Hausfriedensbruch kann da jetzt, also von uns, glaube ich, niemand so wirklich, irgendwie, wir glauben da nicht dran. So. Ja gut, soweit vielleicht erstmal zu Bambiland, leider Vergangenheit. Nun ja. Ist diese Bambiland-Aktion Teil einer größeren Geschichte, einer Kampagne namens Action Weeks. Was soll diese Kampagne, welche Rolle hat das darin und was sind so die nächsten Punkte? Naja, bei den Action Weeks geht es, gibt es verschiedene Sachen. Also einmal ist das ganz große, tolle Datum und das Highlight ist der 20.06. Da soll es eine Massenbesetzung geben des Flughafen Tempelhof. Das ist ein riesiges, 400 Hektar großes Areal. Und da wollen die Menschen vor allem, dass es halt, dass sie gefragt werden, was passiert jetzt mit diesem Areal? Ja, also, dass es eben nicht jetzt einfach dahingehend verwertet wird, dass da irgendwelche Luxuswohnungen draufgebaut werden mit einem schicken Park und so weiter, was dann vielleicht auch dazu führen würde, dass die Mieten rund um das Areal steigt. Das, es werden da einige tausend Menschen erwartet in Berlin. Und, Ziel ist halt eben das Feld an sich. Also es wird eine friedliche Aktion sein, bei der das Ziel eben nicht die Polizisten sind oder Randale oder irgendwas, sondern es wird halt viele unterschiedliche kreative Aktionen geben, so Aktionen des zivilen Ungehorsams. Und im Vorfeld gibt es jetzt eben 2 Wochen lang die Action Weeks, wo jeden Tag ganz unterschiedliche Sachen stattfinden. Das ist nicht irgendwie zentralistisch oder sowas organisiert. Das ist, also die Gruppen entscheiden halt selber, was sie machen. Also da gibt es dann keinen Verantwortlichen oder irgendwas in dem Sinne. Wir finden das mit Aktion Tempelhof, also mit der Besetzung halt ganz toll und dachten uns, wir machen jetzt auch eine Aktion, auch selbst wenn wir geräumt werden sollten, was ja dann auch passiert ist, um auch nochmal ein bisschen aufmerksam zu machen auf das, was geschehen ist. Was jetzt auch geplant ist, eben diese öffentliche Massenbesetzung. Aber es gibt noch viele weitere Sachen, beispielsweise am 18.06. Ist so ein Stichtag, ab dann kann eben die Brunnenstraße beispielsweise geräumt werden. Muss man halt sehen, ob es wirklich an dem Tag passiert oder dann doch ein bisschen später. Beispielsweise in Erfurt haben die Leute ja auch schon einige Wochen, aber jeden Tag darauf gewartet, dass geräumt wurde und dann hat es doch ein bisschen länger gedauert. Insgesamt soll halt vor allem auch die Gentrifikation, die Aufwertung, steigende Mietung, Verdrängungseffekte und sowas alles, also Berlin-weit letztendlich thematisiert werden. Ich meine, Prenzlauer Berg ist die Ganze schon abgeschlossen. In Friedrichshain auch fast. In Kreuzberg ist die Gentrifikation im vollen Gange. Mieten steigen und die Leute, die jetzt da wohnen, die können sich halt im Netz auch nicht mehr leisten. Und das finden wir ziemlich ätzend. So viel zum Zusammenhang der ganzen Geschichte. Gibt es vielleicht irgendeine Plattform, wo Gruppen, die eben im Rahmen dieser Action Weeks irgendwie was ausdenken, das publizieren und wo sozusagen jemand, der jetzt zum Beispiel hier in Dresden sich da schlau machen will, mit welchen Interessen auch immer, mal nachschauen kann, was da läuft? Und ja, da gibt es einen informativen Blog, der ist actiondays.blogsport.de. Und da findet man eigentlich alle Informationen, die man so brauchen kann. Ansonsten kann man auch einfach nach Berlin kommen. So, da gibt's einen Infopunkt jeden Tag in der Köpi, Montag bis Freitag von 14 bis 16 Uhr und von 20 bis 22 Uhr und am Wochenende ist rund um die Uhr. Ist ja besetzt und da bekommt man Informationen, ja, kann sich auch mit anderen Leuten zusammentun und vernetzen. Daneben gibt's noch einen Aktionsticker. So, da kriegt man halt nochmal aktuellere Informationen. Es gibt schon ganz viele Trainings, die angekündigt werden, beispielsweise wie kommt man über den Zaun, da gibt es auch mal ein öffentliches Training dazu und viele, viele weitere Sachen, Workshops zu, wie verhält man sich richtig bei verschiedenen Situationen, also Rechtshilfetipps und sowas alles. Der Aktionsticker ist zu finden unter aktionstageticker.so36.net. Da kriegt man halt die aktuellsten Infos. Dazu gibt's auch noch ein Piratenradio. Das ist auch eine tolle Sache. Das heißt, man kann sich so einen kleinen Knopf ins Ohr stecken und dann brandheiße News bekommen und sich da auch ein bisschen koordinieren. Das ist die Radiofrequenz 95,2 Megahertz in Berlin. Und also am besten actiondaysblogsport.de klicken und da findet man dann die ganzen Aktionen. Also das wird auch jeden Tag mehr, was da geplant ist. Es kommen dann wohl auch jeden Tag mehr Leute. Und natürlich jetzt gerade an dem Wochenende, wo dann Tempelhof besetzt werden soll, da wird es natürlich auf jeden Fall eine interessante Leute Geschichte nach Berlin verschlagen. So. Okay, wir sehen zu, dass wir die von dir erwähnten Netzadressen, wenn wir gut sind, verlinken wir sie dann im Anschluss an die Sendung auf unserer Seite, auf dass ihr, geschätzte Hörer und Hörerinnen, das auch nochmal als Sammlung bekommen könnt. Dir danke fürs Gespräch und solidarische Grüße gen Berlin. Jo, danke. Ciao. Ciao.